Und womit willst du dann meiner Freundin ein Arschgeweih spritzen? Ist mir egal, was du Pisser hier gerade redest. Du hast keine Freunde, ich hab keine Spasso. Yeah. Die Brille ist nicht aus dem Ips-Heft geklaut. Ich bin ja kein Hazi, nein, ich habe das Ips-Heft gekauft. Was ist Pissfressen-Sound? Wasch mal lieber bei deiner Mama die Tischdecken und aus deiner Hose die Wichsflecken raus. Es ist Oberhaupt Basti, der seinen Koksverkauf abzieht. Gebobacht auf Basti, weil er dich nach dem Koksverkauf abzieht. Du Spinner fliegst, denn du bist nicht kinderlieb. Dafür streut dein Tumor mehr als der Winterdienst. Timo, spritze meine Freundin an mit voller Leidenschaft. Doch wieso Witze über Haare machen, wenn du keine hast? Cooles Video so mit Graffitis im Skaterpark, voll so Hip-Hop und so. Doch leider waren keine Breaker da. Wir haben was gemeinsam, nicht das Penislutschen. Nein, du ziehst in deine neue Wohnung, ich in die nächste Runde ein. Schaffst es zwar noch jüngere Mädchen zu bumsen, doch was hast du in 3 VBTs geschafft, außer dir einmal die Zähne zu putzen? Nix! Basti und Breit MC gegen so ein scheiß MC, der hier nach niemals in die nächste Runde einmarschiert. Dass du bist nicht mal ein richtiger Mensch. Zieh ein Long-Tee an, aber pisse nicht ins Hemd. Ja, ich will ein Battle-Alter, das ist keine Frage. Doch lass deine Rückrunde ausfallen wie deine Haare. Ich werde dich gern, wenn du künftig was Vernünftiges schreibst. Du kennst meinen Namen, oh welch schlüpfriges Detail. Ich bin deutlich over the top, kick ich den Shit. Du bist der Grund, dass Bremerhaven keine Neugeborenen hat. Ficke doch bitte den 4 zu Titan, Basti, es wird eng für dich. Durch meine gestörte Mucke verlierst du höchstens Fans an mich. Du hast mich ohne Brille gesehen, ey mein Gegner lügt. Da so warte mal kurz, ich hab grad ein Déjà-vu. Hast mich ohne Brille gesehen, mega Pech. Egal, ich bin ein fieser Schelm. Dein Alien-Face ist wie mein Flow, nicht von dieser Welt. Gewinnt da so das Battle, ist die Jury inkompetent. Gewinnt Basti das Battle, ist da so inkontinent. Bei My Love Style hattest du was mit Pep wie ich in der Zwischenrunde. Dort hast du voller Stolz mehr gezogen als Schlittenhunde. Ich bin Favorit, du nur ne Favorite-Kopie, der meinen Channel abonniert. Doch meinen Fame, den kriegst du nie. Basti und Breit MC gegen so ein scheiß MC, der hier nach niemals in die nächste Runde einmarschiert. Dass du bist nicht mal ein richtiger Mensch. Zieh ein Long-Tee an, aber pisse nicht ins Hemd. Ja, ich will ein Battle-Alter, das ist keine Frage. Doch lass deine Rückrunde ausfallen wie deine Haare. Dir gefällt mein Videoclip, meiner Freundin gefällt lediglich der Klitoris-ähnliche Peniswitz in Timos Schritt. Mit dem Witz zu nah schon spritzen kannst einen Versuch starten. Schaffst du schon mit Nadel ein Stich in deiner Tattoo-Nadel. Du sahst als Braten Klaus Hagel, Hellboy Basti schmeißt Stabgranaten auf Zahnfeen. Setz dich an mein Bett, willst du den Pedo-Bermin? Ich setz mich auch an deins bei deinem Chemotermin. Yeah. Du ziehst die Nase und denkst, du bist Favorite, okay? Yeah. Du ziehst in deine neue Wohnung, eine ist okay. Gegen so ein scheiß MC, der hier nach niemals in die nächste Runde einmarschiert. Du bist nicht mal ein richtiger Mensch. Zieh ein Long Tee an, aber pisse nicht ins Hemd. Ja, ich will ein Battle-Alter, das ist keine Frage. Doch lass deine Rückrunde ausfallen wie deine Haare. Aber du bist ein Spast.